Ubi, komm zurück. Ich brauche dich bei mir. Ohne dich ist es leer hier. Oh, bitte geh nicht weg. Gefühle lügen nicht. Ich weiß, ich kann nicht ohne dich. Oh, Baby, komm zurück. Ich versteh das alles nicht. Ich sitz wieder mal allein zu Haus mit Kerzenlicht. Hab uns Essen gekocht und dir einen Rosenstrauß gekauft und dir aus Rosenblättern ein Herz für dich gebaut. An meiner Wand hab ich nur für dich I love you geschrieben und sogar meinen Tränen aus meinen verheulten Augen gerieben. Hab im ganzen Zimmer Fotos von uns beiden hingestellt. Hab mich selber gekocht und dir kein Essen gestellt. Das Zimmer aufgeräumt, lass euch Stunden Liebeslieder laufen. Ich würd euch alles tun, ich lass es sein mit Saufen. Ich will mich ändern, will mich echt besser benehmen. Ich seh dich vor mir, überall ist dein Gesicht zu sehen. Leb in einer Traumwelt, muss mich wieder zurückbegeben. Ich würd echt alles tun, ich würd dir alles geben. Leb in einer Traumwelt, muss mich wieder zurückbegeben. Ich würd echt alles tun, ich würd dir grad alles geben. Komm zurück, ich brauche dich bei mir. Ohne dich ist es leer hier. Oh, bitte geh nicht weg. Gefühle lügen nicht. Ich weiß, ich kann nicht ohne dich. Oh, Baby, komm zurück. Ich denke noch oft an unsere schöne Zeit zurück, weil mich irgendwas in mein Herzen immer noch bedrückt. Wenn ich deine Fotos sehe oder jemand von dir redet, wenn ich durch Erdorf laufe und dir danach noch begegne, kommt mir alles wieder hoch, obwohl es schon so lange her ist. Ich weiß nicht, ob du mit einem neuen Jungen zusammen bist, ob er dich gut behandelt, ob er dich anfest schlägt oder dich misshandelt. Du bist noch oft in meinem Kopf, glaub mir, ich hab dich nicht vergessen. Wir haben ein Herz und eine Seele, Mann, war ich von dir besessen. Aber egal, ich mein, vieles war auch nicht korrekt. Du hast mich in all den Jahren morgens nicht einmal geweckt. Hast du mich verdient oder ich dich nicht verdient? Hat sich in der Zeit mit dir ein anderer an dir bedient. Du hast mich so oft belogen, mir mein Herz gebrochen. Du hast so viel nicht eingehalten, doch hast so viel versprochen. Oh, Babe, komm zurück. Ich brauche dich bei mir. Ohne dich ist es leer hier. Oh, bitte geh nicht weg. Gefühle lügen nicht. Ich weiß, ich kann nicht ohne dich. Komm zurück, komm zurück, komm zurück.